Die Zukunft der Dezentralisierung. In den kommenden Jahren wird sich wahrscheinlich immer klarer herauskristallisieren, dass weder alleinige Zentralisierung noch alleinige Dezentralisierung die ultimative Lösung sein wird. Dezentralisierung stellt jedoch das notwendige Gegengewicht zur momentan noch allgegenwärtigen Zentralisierung dar. Sie stellt somit ein Gleichgewicht her, auf das wir in den nächsten Jahren zusteuern. Auch wenn Dezentralisierung ein hervorragendes Prinzip ist, glaube ich nicht, dass sie der einzige Weg nach vorne ist. Blockchains, Dezentralisierung und alle resultierenden Anwendungen sind gerade deshalb so wichtig, weil sie den Menschen eine Wahl geben. Man kann weiter die zentralisierten Services nutzen, aber man muss dies nicht tun. Einige zentralisierte Organisationen werden genau dies erkennen. Sie werden verstehen, ihren Nutzern das Beste aus beiden Welten bieten zu müssen, wenn sie dann weiterhin eine Daseinsberechtigung haben wollen. Es wird immer einen Bedarf an zentralisierten Institutionen geben. Doch dezentralisierte Communities werden diese herausfordern. Sie müssen in Bestform bleiben und können nicht einfach tun, was sie wollen. Niemand will absolutes Chaos, doch will auch niemand eine Monarchie oder Diktatur. Es gilt also, die goldene Mitte zu finden. Diese goldene Mitte wird jedoch nicht darin liegen, ein System nur zu 50% zu dezentralisieren. Vielmehr geht es darum, einen optimalen Mix aus 100% zentralen und 100% dezentralen Systemen herzustellen. Wie dieser Mix genau aussieht, das wird sich in der Zukunft zeigen. All die anderen Firmen, welche diese Innovation betrifft und die sie nicht akzeptieren wollen, werden in diesen Jahren bankrott gehen. All jene Firmen, die diese Bewegung annehmen und darauf aufbauen, werden unglaublich florieren. Genauso wie andere Firmen, die die Innovation Internet vorangebracht haben. Ich glaube, dass wir bald mit einem Neuralink-Gehirn, natürlich hoffentlich mit meiner eigenen Firma Tenex, mit Vertrauen über die unterschiedlichsten Blockchains kommunizieren werden. Durch Machine Learning wählt das System aus, wie wir das Vertrauen anzapfen und dann verwenden. Das alles wird sich vollautomatisch vollziehen, ohne dass wir uns aktiv darauf konzentrieren müssen. Gold, Immobilien, Vermögen, Identität und viele andere Dinge werden auf diese Weise völlig nahtlos, ohne jegliche Reibung sofort und sicher miteinander vernetzbar sein. Und das überall auf der Erde und natürlich auch vielleicht auf anderen Planeten. Ich weiß, dass vieles davon heute noch total verrückt klingt. Aber genau das haben wir vor 30 Jahren über Handys, Social Media oder kostenlose Videotelefonie auch gedacht. Ähnliches trifft auf diese neue Revolution der Informationsabspeicherung durch Blockchains zu. Du hast mit diesem Hörbuch deine persönliche Grundlage für die dezentralisierte Revolution der Blockchain 2.0 gelegt. Der erste Schritt in ein neues Gebiet ist immer der gruseligste. Deshalb möchte ich dir für dein Vertrauen danken, ganz ohne Blockchain, dass du diesen Schritt mit mir gemacht hast. Zudem möchte ich dir dazu gratulieren, dass du diese Reise angetreten hast. Du bist nun wirklich mehr als CryptoFit und bereit für all die aufregenden Dinge, welche die Welt der Dezentralisierung bietet. Vieles in diesem Bereich bewegt sich mit enormer Geschwindigkeit und sogar während ich dieses Hörbuch aufgenommen habe, haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Daher bitte zum Schluss noch einmal die Erinnerung an das, was ich eingangs bereits gesagt habe. Exklusiv für die Zuhörer dieses Hörbuchs habe ich eine aktuelle Liste mit Details, Videos, Blogs und weiterführender Literatur erstellt. Des Weiteren findest du dort auch alle Links aus dem Hörbuch. Wenn du diese Infos kostenlos als Bonus zum Hörbuch haben willst, dann geh auf www.mehralsnurbitcoin.de und hol dir die aktuellste Version.